wenigstens viele Jahre schon. Ich bin zu Haus bei mir und leb das Leben, wie es kommt. Sag mir, wie geht es dir? Viele Jahre ist es her, dass ich in einer Beziehung war. Viele Jahre ist es her, nein, diese Liebe ist nicht mehr. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie es gewesen ist. Mir ist es nicht mehr klar, ich find das sonderbar. Bestimmt sind's viele Jahre schon. Ich bin zu Hause bei mir und leb das Leben, wie es kommt. Sag mir, wie geht es dir? Job, ein völlig neuer Lebensweg. Kann gar nicht sagen, dass es mir jetzt nicht passt. Kann gar nicht sagen, dass ich was missen will. Bestimmt sind's viele Jahre schon. Ich bin zu Hause bei mir und leb das Leben, wie es kommt. Sag mir, wie geht es dir? Das fühlt sich wirklich bitter an, es ist gar nicht alles gut. Ich überspiele es nicht vor dir, ich misse das Schöne, das mir gut tut. Viele Jahre ist es her, suchst du nach dem Aufschwung? Sprich, ich hör dir gern zu, ehe wir sind doch noch